Am 7. Dezember wurde das Gedenkkomitee der russischen Legion Primorsk für Genossen Kim Jong-il gebildet. Es beschloss, zu seinem 5. Todestag politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung seines heiligen revolutionären Lebens und seiner großen Verdienste zu organisieren.